gestürzt! Holen Sie doch Dr. Seerburger! Er ist bei der Erzherzogin! Sie helfen mir, die Kaiserin hinzulegen! Sie ist wieder bei sich. Haben Sie Schmerzen, Majestät? Nein, es geht schon wieder. Da kommt der Arzt. Was ist geschehen? Sie lag da unter den Ringen ohnmächtig. Es muss schwindlig geworden sein. Kein Wunder, sie ist ja nicht. Lassen Sie uns allein. Eine Infektion, Majestät. Nicht lebensgefährlich, aber unangenehm. Das, was man eine französische Krankheit nennt. Das ist infam, was fällt Ihnen ein? Was Sie da sagen, ist ganz unmöglich. Unmöglich, warum? Auch Kaiser sind schwach. Mein Mann ist mir treu. Das ist ein Irrtum. Gott, wenn das stimmt, hat mich mein Mann tief in den Schmutz gezogen. Das allerdings. Ich werde ihn hassen, wird ihn für immer verlassen. Noch besser, ich bringe mich um. Tu es, Elisabeth. Ich freue mich auf dich. Du. Das ist vielleicht die letzte Chance. Ergreif sie.